Ja, an dieser Stelle ist es mir eine besondere Ehre und ein Vergnügen, zwei der Gründungsmitglieder von Monokel hier auf die Bühne zu bitten. Begrüßt mit mir zusammen bitte Mr. Pat Schneider! Und von einer jungen, aufstrebenden Nachwuchskombo unseren Kollegen Basti Bauer! Ja, weiter mit dem Stückchen von Mr. Henry Mancini. Der giftgrüne Panther.